Kapitel 3: Dinosaurier und die Wälder von Gondwana. Ich werde nie vergessen, wie ich als kleiner Junge zusammen mit meiner Familie das Nationalmuseum in Cardiff besuchte, der Hauptstadt von Wales. Im Gegensatz zu vielen anderen Museen, die vornehm akademisches Schweigen und geordnete Prozessionen rund um ihre gesicherten Glasvitrinen zu schätzen wissen, hielt diese Einrichtung für ihre Besucher ein Kinoerlebnis bereit. Dramatisch klingende Hintergrundgeräusche und atmosphärisch visuelle Darbietungen ließen ein lebhaftes Bild von der Geschichte unseres Planeten entstehen. In der Ausstellung zu den Kontinentalplatten herrschte eine Dunkelheit, die unsere Blicke automatisch auf die fließende, rot-orange gefärbte Lava der Vulkane und unser Gehör auf das laute, scharrende Geräusch der Erdbeben lenkte. Zur Präsentation der ersten Menschen, die in das damals vereiste Wales vordrangen, gehörte ein Ausflug in eine höhlenähnliche Kammer, in der uns bewegte, trompetende Mammuts begegneten. Am faszinierendsten aber war der Saal mit den Dinosauriern. Hier traten Abgüsse der Fossilien von Riesenreptilien aus dem Schatten, beleuchtet von gut platzierten Scheinwerfern und begleitet von einem Brüll- und Kreischchor. Dieser Saal ist mir als eine meiner ersten und vielleicht auch beängstigendsten Begegnungen mit der Evolution des Lebendigen in Erinnerung geblieben. Wenn ich aber heute daran zurückdenke, fehlt mir in dem Drama etwas Wesentliches. Die gleiche Lücke findet man in nahezu allen Museumsausstellungen von Dinosauriern, die ich seither kennengelernt habe. Wir starren riesige Kieferknochen an, sehen Rekonstruktionen einer farbigen und heute auch gefiederten oder behaarten Haut oder bewundern künstlerische Darstellungen gefährlicher Jagdszenen. Dabei vergessen wir aber anscheinend immer den entscheidenden Aspekt im Dasein der Dinosaurier: ihre Umwelt. Die Dinosaurier erschienen vor rund 240 Millionen Jahren auf der Bildfläche. Anfangs waren sie eine Gruppe kleiner, fleischfressender, saurierähnlicher Reptilien. Im Gegensatz zu anderen kriechenden und schlurfenden Tieren der Triaszeit standen sie aufrecht und machten sich damit eine ganz andere Form von Leben und Bewegung zu eigen. Wenn wir heute an Dinosaurier denken, sehen wir sofort wuchtige, auf zwei Beinen gehende Fleischfresser wie Spinosaurus und Tyrannosaurus vor uns, die in unseren Träumen herumspuken, seit Hollywood sie Anfang der 1990er Jahre auf die Kinoleinwand brachte. Aber diese riesigen Killer brauchten etwas zu essen. Seit der Jurazeit, vor 201,4 bis 143,1 Millionen Jahren, und bis in die Kreidezeit, vor 143,1 bis 66 Millionen Jahren, bildeten die Dinosaurier, nach der Körpermasse berechnet, an Land einige der größten Nahrungsketten aller Zeiten. In manchen Ökosystemen machten pflanzenfressende Dinosaurier rund 95% der Biomasse aller Wirbeltiere aus. Zu ihnen gehörten die vierbeinigen Sauropoden mit langem Hals und langem Schwanz wie Argentinosaurus und Diplodocus sowie die zutreffend benannten Arten Supersaurus und Patagotitan. Diese Sauropoden waren die größten Lebewesen, die jemals über festen Boden gingen. Mit einem Höchstgewicht von 70 Tonnen stellten sie selbst die größten afrikanischen Elefanten, für die 10 Tonnen verzeichnet wurden, in den Schatten.